Studiozeit im Deutschlandfunk. Sie hatten den wohl einfachsten Gruppennamen in der Geschichte der Rockmusik und zählten zu den wichtigsten Repräsentanten der sogenannten Woodstock-Generation. Gemeint ist The Band. Die weit mehr waren als regelmäßige Begleiter von Bob Dylan. Unter der Führung ihres Gitarristen Robbie Robertson verschmolzen sie Elemente der gesamten amerikanischen Musikgeschichte. In der folgenden Sendung erzählt Robertson im Gespräch mit Knut Benzner von seiner Karriere mit The Band und von der Zeit danach. Very, very nice people play great music. Would you welcome, please, The Band? When we were working with Bob Dylan and we moved to Woodstock, everybody referred to us as The Band. He called us The Band, our friends called us The Band, our neighbors called us The Band. Wir arbeiteten dann mit Bob Dylan, sagt Robbie Robertson, und wir gingen nach Woodstock. Da nannten uns alle The Band. Er nannte uns so, die Freunde und Nachbarn auch. Ja, so nannten sie sich einfach The Band. I wanted to bring this experience of playing with these guys and this music. I wanted to bring it to a conclusion, a very musical and classy conclusion. So ich wollte, meint Robbie Robertson, die Erfahrung von The Band mit den Gastmusikern, die bei The Last Waltz dabei waren, zu einem Ergebnis bringen, einem musikalischen und harmonischen Ergebnis. Das war meine Idee des Last Waltz. Und ich bin stolz, dass wir nicht feindselig oder im Streit auseinandergingen. Wir sollten ein gutes Gefühl dabei haben. Die Ursache unseres Abschieds bestand für mich darin, dass wir unsere besten Zeiten hinter uns hatten. Es gab an diesem Punkt nicht mehr die Stimulation der frühen Tage. Maybe at that point from then on, we weren't stimulated the same as what we were earlier on. Robbie Robertson hatte bei The Band Gitarre gespielt. Er galt als einer der Besten auf diesem Gebiet. Duane Allman, so erinnerte sich nach dessen Tod der Chef von Atlantic Records, Jerry Wexler, Allman habe ihm einmal erzählt, dass es eigentlich nur zwei ausländische Spieler gäbe, die es, wie er sich ausdrückte, richtig drauf hatten. Clapton, er kam aus England, und eben dieser Robertson aus Kanada. Richard Manuel, Pianist von The Band, war in der Stadt groß geworden. Rick Danko, Sohn eines Holzfällers, spielte Bass, und Garth Hudson, ein paar Jahre älter als die anderen, klassisch geschult, war ihr Organist und hatte The Band irgendwann nur unter der Voraussetzung zugesagt, wenn er ihnen Musikunterricht geben dürfe und dafür extra ein paar Dollar bekomme. Als Lehrer einer Rock'n'Roll-Band hatte Hudson vor seiner Familie, seinen Verwandten und wohl auch sich ein Alibi, als Rock'n'Roller nicht. Levon Helm war der Schlagzeuger und kam als einziger Nicht-Kanadier aus den USA, aus Marvel, Arkansas, von einer Plantage. Der beige Folk-Drummer war mit der Musik der Gegend aufgewachsen. Carl Perkins, Presley, Muddy Waters, Rockabilly, Country, Blues. Die fünf Musiker, die zusammen 20 Instrumente beherrschten, hatten Ende der 50er, Anfang der 60er zueinander gefunden. Als Begleitband von Ronnie Hawkins, wie Levon Helm aus Arkansas. Ronnie Hawkins and the Hawks. Zwischen Toronto und Mexiko spielten sie in Kaschemmen, die man nachts besser nicht ohne ein aufgeklapptes Rasiermesser betrat. Sie spielten handfesten, vulgären Rock'n'Roll. Standen sich dabei mehr schlecht als recht, aber es gab andere Dinge. Hawkins rief mich an, erinnert sich Robbie Robertson, und ich sagte, klar möchte ich einen Job, worum geht's? Er sagte, Geld kriegst du nicht dabei, aber mehr Muschis als Frank Sinatra. 1965 hatten sich die Musiker von Hawkins getrennt. Nicht wegen der Partys. Ein junger Mann, der im Künstlerviertel von New York wohnt, in Greenwich Village, hatte die Band ein paar Monate zuvor gesehen. Dem jungen Mann schwebte etwas anderes vor, etwas Besonderes abseits der Folkszene, die er ausreichend kennengelernt hatte. Dynamischer, explosiver, kraftvoller sollte es sein. Zwar war er damit schon einmal in Newport durchgefallen, doch warum den Versuch aufgeben, die Musik, den Klang der Instrumente mit der textlichen Leidenschaft auf eine Stufe zu stellen? Bob Dylan. Bob Dylan und The Band. Bob Dylan, when the band, when we were playing with him, it was a very stimulating period, very exciting time. Als wir The Band mit ihm spielten, erzählt Robertson, das war eine äußerst fruchtbare Phase, eine erregende Zeit in der Musik. Die Musik veränderte sich. Da gab es viele gute Musiker in dieser Zeit. Es war eine außergewöhnliche Erfahrung für uns, dass wir Musik spielten, die die Leute zuerst gar nicht mochten. Sie umarmten uns ganz und gar nicht. Sie traten uns feindselig gegenüber. Und ein paar Jahre später war es plötzlich nett und prima und ganz natürlich. Es war schön zu sehen, dass sich die Welt veränderte. Nicht wir hatten uns verändert, sondern die Welt. Und sie akzeptierte unsere Musik. Eine einzigartige Erfahrung. The world came around. We didn't change, and the world came around and accepted that music. So it was a very unique experience. Einige rissen sich um sie, um ihre Musik, die eines Sommers im Keller des Hauses von The Band entstanden war. Der Sommer der Basement Tapes. Im besten Sinne unspektakulär und gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. That was recorded in 67 up in Woodstock, you know, before Woodstock. Before the big Woodstock festival, before Woodstock was discovered, exploited. Diese Songs entstanden dort, wo ich wohnte, in Woodstock, sagt Bob Dylan. Vor dem Woodstock Festival, bevor Woodstock ausfindig gemacht und ausgekundschaftet wurde. The Band war da, andere Menschen, wir musizierten, kümmerten uns um den Garten und lebten in den Tag hinein. Nebenbei machten wir diese Schallplatte. Eigentlich war es gar keine Schallplatte, sondern Songs, die im Kellergeschoss aufgenommen wurden, draußen im Wald. Viel später kam jemand auf die Idee, sie zu veröffentlichen, damit man hören konnte, was wir gemacht hatten. Out in the woods. That's basically it, really. The record's been exposed throughout the years, so somebody mentioned it was a good idea to put it out, you know, as a record so people could hear it, you know, in its entirety and just exactly what we were doing up there in those years. And I stand in awe and I shake my face. You break your promise all over the place. You promised you loved me, but what do I see? Just you coming and spilling juice over me. Ah, you take your file and you bend my head. I never can remember anything that you said. You promised you loved me, but what do I know? You're always spilling juice on me like you got no place to go. That was just part of a lifestyle that we got to love in Woodstock. You know, we got to like it, you know, just. Das war, meint Garth Hudson, einfach Teil einer Lebensweise, die wir in Woodstock lieben lernten. Es war einfach schön, Holz zu hacken oder sich auf den Daumen zu hauen. Wir reparierten die Tonbandgeräte oder die Türen und wir schrieben Songs. Wir konnten offenbar viel besser arbeiten, ergänzt Rick Denko, wenn nicht so viele Leute da waren, dann waren wir produktiver. Sobald Leute kamen, fingen wir an zu feiern. Du weißt, wie das ist, wenn man zu viel feiert. Es gab andere Aufnahmen, sowohl von The Band als auch von Dylan, die ähnlich klangen wie die Basement Tapes, die Kellertonbänder. Doch sie zeichneten sich durch etwas aus, das weder bei Dylan noch bei The Band wiederkehren sollte. Da war das Gefühl der Reife, eine Art Klassizismus. Da war das vollkommene Übereinstimmen der Sänger und Musiker mit ihrem Material. Sie jonglierten mit den Tönen, waren aber seriös genug, um festzustellen, dass sie arbeiteten. Was dabei herauskam, war weniger ein Stil als eine Einstellung. Eine Einstellung, die auch zu tun hatte mit erfreuender Freundschaft und Erfindungsreichtum. Erst 8 Jahre später, 1975, sollten die als Raubpressung begehrten Basement Tapes regulär in den Handel kommen. Dort, wo die 5 Musiker großfamilienähnlich in einem rosa gestrichenen Holzhaus mittlerweile lebten, in Woodstock, entstand auch das erste Album der Band als The Band. Dieses Album, schrieb das Fachblatt Rolling Stone im Spätsommer 1968, sei ein Ereignis und sollte auch als solches gewertet werden. Music from Big Pink. Wer The Band hörte, der stellte fest, sie klangen wie ein US-amerikanisches Volksmusikarchiv. Ein Ragtime-Piano dröhnte, irgendwo blies eine Band Dixieland, Hillbilly-Fiedeln heulten, Folksong, Rhythm and Blues und Rock'n'Roll. Sie sangen von Heiligen und Sündern, Verlierern und Gewinnern, die durch die Landschaften und Städte des Südens zogen. Sie sangen vom Rauschen der Reishalme, wenn der Wind über das Wasser weht. Von Schaukelstühlen auf der Veranda einer Farm in Virginia und den Wäldern in Carolina. Zwar begriffen sie sich als gleichberechtigtes Kollektiv, doch Robbie Robertson, ihr Gitarrist, genoss das größte Ansehen. Er schrieb so gut wie alle Songs, er gab den Weg vor, wo es hinging. It's the way I feel now. So fühlte ich, sagte Robertson. Es war nie eine Periode, durch die ich gerade ging, sondern die Art, wie ich die Musik hörte. Die Art, wie es für mich aussieht und klingt. Und es war hoffentlich immer erfrischend. Ich habe nicht versucht, absichtlich etwas anderes zu tun. Das waren nur meine ehrlichen Gefühle in diesem Moment. Sie veröffentlichten Live-LPs mit großem Ensemble wie Rock of Ages und Studio-LPs mit Songs von anderen, von den Pionieren des Rock'n'Roll. Songs aus einer Zeit, in der sich die Mitglieder der Band womöglich gerade mit ihren ersten Instrumenten vertraut gemacht hatten. Moondog Martini hieß die LP, Coverversionen von Chuck Berry und Chuck Willis, Fats Domino, Sam Cooke und Sam Phillips. The Band war fast immer auf Tournee und begleitete erneut Bob Dylan. So lebten sie als The Band bis zu einem Tag im Herbst 1976. An dem Tag war Erntedankfest. Still there, huh? We're going to do one more song. That's it. Happy Thanksgiving. Wir sind schon 16 Jahre zusammen, sagt Robertson. Wir sind seit 16 Jahren zusammen on the road unterwegs. 8 Jahre Kneipen und Tanzhallen, dann 8 Jahre große Konzerte. Wir gaben unser Abschiedskonzert, das war The Last Waltz, im Winterland in San Francisco, der Ort, an dem wir zum ersten Mal als The Band aufgetreten sind. Ein paar Freunde kamen vorbei und brachten die Geschichte zu Ende. Aber die, die vorbeikamen, waren doch etwas anderes als nur ein paar gute Freunde. Nicht einfach ein paar Freunde, die vorbeikamen, um guten Tag zu sagen. Es waren Leute, meint Robertson, deren Einfluss prägend war, für die Musik und eine ganze Generation. Es sollte nicht nur ein Konzert sein, wir wollten ein Freudenfest. Als Anfang des Anfangs, des Ende des Anfangs. Beginning of the beginning of the end of the beginning. Mit Neil Young, Joni Mitchell, Neil Diamond, Bob Dylan, Dr. John, Van Morrison, Paul Butterfield, Muddy Waters, vielen anderen und Mr. Dynamo, Ronnie Hawkins. Vor 5000 Zuschauern beim Dinner. Nein, wir hatten keinen Streit in der Band, meint Robertson. So war es ganz bestimmt nicht. Wir waren sehr gute Freunde, wir waren Brüder. Ich war 16, als ich mit Levon zu spielen begann und die anderen kamen dazu, als ich vielleicht 17 war. Wir sind zusammen aufgewachsen, es war eine wundervolle Erfahrung und ich bin stolz auf die Arbeit, die wir zusammen gemacht haben. Also es endete wunderschön. Um diese Zeit veröffentlichte Eric Clapton, auch beim Bandende dabei, ein Album. Im Studio Dylan und The Band. On the Eric Clapton record, I played guitar one song. I forget the name of the record too. I remember the name of the song. Bei diesem Clapton-Album, sagt Robertson, spielte ich ein bisschen Gitarre. Ich entsinne mich an den Titel des Songs, Sign Language, aber an den Titel des Albums entsinne ich mich nicht. No Reason to Cry hieß die LP. War The Last Waltz in der Tat eine fröhliche Feier, Sign Language, der Dylan-Song von Claptons LP, den Robertson gerade erwähnte, klang wie ein langer Abschied. You speak to me. Sign language. misunderstood. It didn't do me no good. You speak to me sign language. There's a meeting somewhere in a small cafe. Robertson als Produzent nicht nur für das Dreifachalbum The Last Waltz, sondern in dieser Eigenschaft auch für den von Martin Scorsese gedrehten Film zuständig, hatte in diesem Metier, im Film, seine neue Leidenschaft entdeckt. Die Jahre unterwegs, sagte er während des letzten Konzerts von The Band, die Jahre unterwegs waren unsere Schule. Da lernten wir alles, was wir wissen. So ein Leben kann uns nicht mehr viel geben. Vielleicht ist es auch einfach nur Aberglaube, man soll das Schicksal nicht herausfordern. Die Straße hat einige von den Großen genommen. Denkt nur an Hank Williams, Buddy Holly, Otis Redding, Janis, Jimi Hendrix, Elvis. Es ist eine unmögliche Art zu leben. After I did The Last Waltz, which was in, came out in 78, I was really looking forward to a breather, but I didn't have to make an album. Nachdem ich The Last Waltz, sagt Robertson, den Film und die Schallplatten 1978 gemacht hatte, nahm ich wahr und freute mich darauf, ich muss kein Album machen, ich muss auf keine Tour. Ich wollte meine Aktivitäten auf andere Gebiete verlegen. Ich schauspielerte ein wenig, ich arbeitete als Filmproduzent, ich kümmerte mich um die Musik zu Raging Bull von Martin Scorsese, um King of Comedy und schrieb die Begleitmusik zu The Color of Money, alles Martin Scorsese-Filme. Ich genoss nicht, das zu tun, was ich so lange getan hatte und dachte mir, wenn ich jemals wieder ein Album machen werde, wenn ich Songs schreiben und sie aufnehmen werde, dann nur mit all meiner Leidenschaft. Ich wollte die Empfindung haben, ich tue es mit all meiner Kraft und Stärke. Nicht nach dem Motto, oh Gott, machst du halt wieder ein Album. Nicht so, sondern mit wirklicher Begeisterung. Das war es, was ich jetzt so getan habe. Ich war mit all meiner Macht und nicht wie, oh Gott, ich muss ein anderes Album machen. Ich wollte nicht so fühlen und tun. Ich wollte es mit dem richtigen Spirit machen. So that's basically what I did. I ain't no cowboy. I just look like one. I ain't no prisoner. But I'm on the run from the chains. And I'm just between trains. Für Robertson ging das Leben nach The Band weiter. Für die anderen blieb es für sie gewissermaßen stehen. Für Hudson, Manuel, Danko, Levon Helm. Yeah, he's done some acting. Er hat geschauspielert, sagt Robertson, und er hat ein paar Platten aufgenommen. Ich meine, sie haben alle ihre verschiedenen Dinge gemacht und sie haben wieder zusammen gespielt. Alle waren als Filmkomponisten im Studio oder im Konzertsaal aktiv und miteinander in Kontakt. Am wenigsten Richard Manuel. Er wartete darauf, wieder mit den anderen zu spielen. Das, was man Comeback nennt, kam im Frühjahr 1986. Ein anderer Gitarrist war an Robertsons Stelle getreten. Nach einem Konzert in Florida, nachdem seine Frau für 10 Minuten die Toilette im Motel aufsuchte, hat sich Manuel, Augenblicke verwirrt von Alkohol und Kokain, erhängt. Thank you. just written in the sand. Sometimes I thought you felt too much, and you crossed into the shadowlands, and the river was overflowing, and the sky was fiery red. You gotta play the hand that's dealt you. That's what the old man always said. Diesen Song Fallen Angel hatte Robertson Richard Manuel gewidmet. Fallen Angel war das erste Stück Robertsons erstem Soloalbum. Es erschien 1987, ein Jahr nach Manuels Tod, 10 Jahre nach dem Ende von The Band. Robertson hatte sich, im Gegensatz zu den anderen, nicht beeilt, absichtlich. Aufgenommen mit Musikern, von denen Robertson dachte, es sei Zeit für sie, sie seien dran. So, als besetze er einen Film und sei der Meinung, die Zeit sei da für Schauspielerin A oder Schauspieler B. Einen Titel hatte die Platte nicht. Sie klang auch kaum wie The Band oder wie manch einer erwartet haben mag, dass sie normalerweise klingen müsste. Sie klang, wie Robertson war, beseelt. Sie klang atmosphärisch, manchmal zu sehr nach Atmosphäre, anstatt ein wenig mehr subtil. Robertson ließ seinen Blick über den Horizont schweifen, schwärmte von alten Zeiten, kritisierte den American Way of Life und wurde mit einem Song, Showdown at Big Sky, fast politisch. It's a song that I felt a need to write. It wasn't just, oh, I think already, I had to write this song. And because I think das war ein Song, so Robertson, von dem ich das Gefühl hatte, ihn schreiben zu müssen, ganz anders als sonst. Ich wollte ihn aufs Papier bringen, denn ich glaube, er betrifft etwas, das möglicherweise zu den wichtigsten Dingen der Welt zählt. Das ist die nukleare Zerstörung des Planeten. Ich suchte einen Weg, um nicht zu klingen, als wolle ich predigen, als hätte ich einen Message-Song geschrieben. Ich wollte etwas kommentieren, um das wir uns alle kümmern sollten, um zur Bewusstseinsbildung beizutragen. Welch Schrecken und welche Gefahr ist damit verbunden? Wir geben Geld für Waffen aus, also muss ich die andere Seite auch zum Ausdruck bringen. Ich habe dieses Bild eines Auftrages in dem Song. Alle Menschen in aller Welt gehen an eine Kirche und läuten alle zur gleichen Zeit die Glocken, um ihre Stimmen gegenüber den Führern der Welt zu erheben. Um zu sagen, wir passen auf, wir kümmern uns. Wir wollen nicht, dass ihr den Planeten zerstört, dass ihr Waffen in den Himmel schießt. Denn das ist unheilvoll und erschreckend. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, etwas tun zu müssen. To raise their voices to the leaders of the world to say we do care and we don't want you to blow up this planet, we don't want you to put weapons in the sky, so it really becomes vicious and frightening. So it was something that I just felt that I needed to do. The children of Eden and the Holy Ghost. not really political. I guess you could call it that, but to me it's not political, it's emotional. I try to express it emotionally. Er ist nicht wirklich politisch, nicht für mich. Man kann es so nennen, aber für mich ist es emotional. Ich habe versucht, mich emotional auszudrücken, anstatt clever oder politisch. Ich bin nicht in der Position, anderen zu sagen, was zu tun sei. Ich kommentiere etwas, was ganz offensichtlich ist und ganz kontinuierlich beobachtet werden muss. Es ist eines der Dinge, um die wir uns alle Mühe geben sollten, eine Meinung dazu zu haben. Wiederum sind 5 Jahre vergangen. Vor ein paar Wochen hat Robertson ein zweites Soloalbum veröffentlicht, Storyville. Storyville war einst die farbenprächtigste Gegend in New Orleans. Jazz, Blues, Soul. Storyville ist die Geschichte einer Liebe, einer Romanze, verloren und wiedergefunden, eine Reise durch die Metropolen und den für Robertson nach wie vor mystischen Süden und Südwesten bis ins Territorium der Hopis. Die reisen, sind Charaktere, die auch das eigene Ich des Storytellers, des Erzählers, Robertson, wiedergeben. Die Story schafft die Verbindung von der Vergangenheit zur Gegenwart als Reflexion des Gewesenen. Schließlich sind wir nicht bei einem Picknick, wir machen keinen Ausflug in einen Freizeitpark. Für Robertson ist Storyville Gegenstand, eher noch Zustand einer geistigen Verfassung, also mehr als ein Songzyklus. Well, you know, aren't we kind of saying that, you know, it's not just about the all of the obvious things. It's that magic in between, the stuff that we don't notice so much all the time. Ich möchte nicht sagen, dass Storyville nur von den offensichtlichen Dingen handelt. Da ist die Magie dazwischen, die wir allzu oft gar nicht wahrnehmen. Später erst nehmen wir dann Ereignisse oder Situationen wahr und realisieren, das ging mir aber unter die Haut, da hat sich aber etwas in meine Seele verkrochen. Nicht in dem Augenblick, als ich auf einem Monument stand und über den Ozean blickte, sondern als ich zurück war auf der Straße und dieser kleine Junge an mir vorbeiging. Man wundert sich, wohin er geht. Er sieht aus, als sei er ganz allein auf der Welt. Bruchstücke, denen wir selten unsere Aufmerksamkeit widmen. Später verursacht es Vibrationen oder verändert gar unser Leben. Wenn man sich auf der Suche nach einer gewissen Geistigkeit befindet, nach seiner Herkunft und sich fragt, was ist eigentlich meine innere Berufung? Wo gehöre ich hin? Wo ist die Passion meines Lebens, die ich mit all meiner Kraft erfüllen kann? Wenn man also danach sucht, findet sich vieles nicht an den offensichtlichen Orten. Where is the passion in my life that whatever I do, I can do this with all my might? You know, well, when you're looking for this, sometimes it isn't always in the most obvious places that these things come from little stars of magic in between. And later on in the story, when... Später dann in dieser Geschichte in Storyville, wenn die Patin dieses Burschen sagt, ich werde dir beantworten, was du mich gefragt hast. Du hast mich gefragt, ob ich dir von meinem Leben etwas mitgeben kann, etwas, von dem du annimmst, ich besitze es. Du fragst mich, wie tanze ich das Lied der Erkenntnis? Ich werde dir die Antwort geben. Doch dieses Mal lausche der Stille zwischen den Worten, dann weißt du, was ich meine. Sie erzählt ihm die ganze Geschichte, die sie ihm schon einmal erzählt hat, als er ein Kind war, Wort für Wort. Aber nun hat sie für ihn eine andere Bedeutung, denn inzwischen war er herumgekommen und gestattete sich, zurückzukehren, irgendwann. Vielleicht ist das, womit ich angefangen habe, ein gutes Ende für ein Buch, zu sagen, so eindeutig ist das Leben nicht. Unsere Entdeckungen, unsere Hoffnungen kommen manchmal aus den am wenigsten erwarteten Winkeln und beeinflussen unser Leben vielleicht für immer. Dafür müssen wir offen sein, wie in diesem Song Soapbox Preacher. Die simple Pointe ist, lasst euch die Verzückung, die Hingerissenheit nicht entgehen. Für uns ist es einfach, kalkulierend rumzulaufen von Termin zu Termin, und es ist ebenso leicht, die speziellen Dinge des Lebens zu verpassen, die Romantik und die Spiritualität. Es ist leicht, daran vorbeizugehen und zu sagen, Jesus, ich habe das Reinigungsmittel vergessen, hoffentlich haben Sie noch nicht zu. And it's very easy to miss the most special, the most precious things about life. The romanticism and the spirituality in our lives. It's easy to walk right by those and just say, geez, I got to remember to get to the cleaners before they close, you know. 1965 konnte Robertson alles, was die US-amerikanische Rockmusik bis dahin bot. Daraus erarbeitete er sich einen Songwriter-Stil. Mit Dylan und The Band war er innovativ, dann 20 Jahre lang oft konkurrenzlos. Dass die Musik, er landet zwangsläufig bei The Band und Dylan, nicht mehr die Wucht der frühen Jahre hat, daran hat er sich gewöhnt, nun ja abgefunden. War er zeitlos? Well, if that's the case, that's fine. Wenn das der Fall sein sollte, sagte er, ist es fein. Ich habe nie versucht, zeitgemäß zu sein. Ich habe immer versucht, zeitlos zu sein, um die Wahrheit zu sagen. I'd rather it be timeless than contemporary, to tell you the truth. Für ihn ist Storyville zeitlos. Der zeitgemäß nur insofern, dass er sich schon vor Jahren versprach, ein auf Kapiteln basierendes Album zu machen, aus dem der Duft, die Würze New Orleans rinnt, wie auch immer. Stories, Geschichten sind für einen Storyteller, der sie realisiert, nicht zwangsläufig immer mit Musik verbunden. Als ich diese Story schrieb und mit dem Album fertig war, dachte ich mir, die Geschichte hat meine Absicht erfüllt. Es ist nicht wichtig, ob sie irgendjemand hört, aber sie erlaubte mir, mir meinen Traum zu erfüllen. Ich kann sie beiseite legen. Was ich vorhin sagte, war eine gewisse Übersicht, mit was ich beschäftigt war. Mit Einzelheiten möchte ich nicht langweilen. Wie gesagt, die Absicht war erfüllt. Bevor ich nach Europa kam, sagte mir jemand aus einem Filmstudio, Junge, da hast du aber wirklich eine romantische Erzählung. Da geht es um Spiritualität und Mystizismen. Eine bewegende Lebensgeschichte von den beiden, die sich treffen und wieder auseinandergehen. Vielleicht sollten wir einen Drehbuchautor dran setzen und es zu einem Film machen. Ich sagte ihm, ich bin froh, mit dem Album fertig zu sein, sonst habe ich noch keine Idee. Wenn ich aus Europa zurück bin, dann reden wir nochmal darüber. Ich bin nicht mit der Idee drangegangen, das Buch, das Stück, der Film, daran habe ich nicht gedacht. Ich dachte nur, diese Geschichte wirst du machen, passiere was wolle, du wirst es tun. I only thought about, this is something I've been meaning to do for a long time, and this time, come hell or high water, I'm gonna do it. That's all I know. Coming back, all the rest of the rags, all the rest. lost in a land of strangers, and that's a cardinal sin. Make or break for the outside world, and they won't let you in. If you get lost out on Coney Island, then all my friends are alone. That's where I learned all the rules of the game. You taught me all I know. Sie hörten eine Sendung von Knut Benzner.